oft darüber nachgedacht, warum der Hass gegen die, die nur das Beste wollen und sich für sie aufreiben, ohne dass man sich beschwert oder hinters grollt. Wie oft muss man sich wundern über Reaktionen, müssen doch so dankbar sein, all die Millionen. Doch sie hassen die, die sie wollen aufwecken, lassen sich im Schlaf mit der Lüge bedecken. Denn sie liegen im dornröschen Schlaf für alle Zeit, aufzuwachen sind in Jahren nicht bereit. Denn der Traum der süßen Freiheit nur erdacht, ist so wunderschön und so niemals aufgewacht. Niemals aufgewacht, niemals aufgewacht. Wie oft hast du sie schon lachen gehört über deine Meinung und das, was dich stört? Doch nehmen sie deine Rede nicht so ernst, so auch du dich weiter von deinem Volk entfernst. Doch lass die Blinden nicht im Stich, deine Hilfe, denn sie können nichts dafür, dein Volk zu retten, und dafür bist du hier. Wie oft muss man sich wundern über Reaktionen, müssen doch so dankbar sein, all die Millionen. Doch sie hassen die, die sie wollen aufwecken, lassen sich im Schlaf mit der Lüge bedecken. Denn sie liegen im dornröschen Schlaf für alle Zeit, aufzuwachen sind in Jahren nicht bereit. Denn der Traum der süßen Freiheit nur erdacht, ist so wunderschön und so niemals aufgewacht. Niemals aufgewacht. Niemals aufgewacht.